3, 5. 1. Goethe-Institut München. Grüß Gott. Guten Tag. Kann ich bitte Herrn Benz sprechen? Bitte wen? Krenz? Nein, Herrn Benz. B-E-N-Z. 2. Heyer? Guten Morgen. Ist dort die Firma Meyer mit A-Y? Nein, hier ist Heyer. H-E-I-E-R. Oh, Entschuldigung. 3. Hotel Astron, guten Morgen. Guten Tag. Hier ist Sundaram. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Entschuldigung, wie heißen Sie? Buchstabieren Sie bitte. S-U-N-D-A-R-A-M.